Erinnert sich noch jemand an Life is Life, den Sommerhit der österreichischen Band Opus von 1985? Einige Jahre später übersetzten Laibach aus Slowenien den englischen Originaltext ins Deutsche, Wort für Wort, Leben heißt Leben. Ziemlich krude, diese Version. Und wenn wir eben schon den leisen Verdacht hegten, dass der Sänger gar nicht wusste, was er überhaupt alles singt, zumindest nicht, wie es korrekt ausgesprochen wird, so wird es jetzt geradezu grotesk. William S. Burroughs, Schriftsteller, Weggefährte von Allen Ginsberg und Jack Kerouac, mit seiner eigenwilligen Interpretation eines Liedes, das wir alle von Marlene Dietrich her kennen. Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt.